Thema: Stadtleben, Dorfleben. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: In einer Großstadt leben oder lieber aufs Land ziehen? Die beiden Bilder haben das Thema Wohnorte und Wohnformen. Ich bin in einer größeren Stadt aufgewachsen, so dass mir bei Wohnmöglichkeiten sofort Wohnblöcke wie auf Bild 1 einfallen. Doch ich habe viele Mitschüler, deren Eltern sich fürs Landleben entschieden haben und in Häusern mit Garten leben, in dörflicher Umgebung wie auf Bild 2. In der Tat hat es viele Vorteile, wenn man sich ein Haus mit Garten leisten kann. In der Stadt sind aber die Grundstückspreise in den letzten Jahren dermaßen gestiegen, dass ein mehrstöckiges Haus mit einem hübschen, gepflegten Garten in der Stadt für die meisten unbezahlbar ist. So ziehen Sie lieber aufs Land. Das würde ich auch gerne tun, wenn ich eine eigene Familie hätte und mehr Wohnraum bräuchte. Dieses Fachwerkhaus steht wahrscheinlich in Deutschland. So etwas stelle ich mir als mein Traumhaus vor. Nicht, weil ich Landwirt werden möchte, der Pflanzen anbaut und Nutztiere züchtet, sondern weil ich einfach naturnah leben möchte. Nicht so wie jetzt, eingepfercht in einem Wohnblock mit mehreren hundert anderen Menschen. Bis es soweit ist, kann man einen Kompromiss schließen, im chaotischen Stadtzentrum wohnen und einen Hobbygarten außerhalb der Stadt haben. Das Einzige, was mich vom Landleben momentan abhält, ist die große Entfernung. Ich müsste ja jeden Tag mindestens eine Stunde früher aufstehen und mit dem Bus pendeln ist ja auch nicht mein Ding. Ich könnte mich natürlich mit dem Familienauto in die Stadt fahren lassen, aber dann wäre ich immer an meine Eltern gebunden, was ich nicht so sehr mag. Bis ich meinen Führerschein kriege und mein Vater mich ab und zu auch allein fahren lässt, wird es noch eine Weile dauern. Jetzt wäre also das Dorfleben nichts für mich. Zudem gäbe es im Dorf kein Kino oder sonstige Unterhaltungsmöglichkeiten und ich müsste meinen Tag immer sehr genau planen. Schließlich wäre es unmöglich, zum Beispiel am Nachmittag nochmal schnell zurück in die Stadt zu fahren, wenn ich vergessen habe, ein Buch in die Bibliothek zurückzubringen. Es wäre also etwas komplizierter. Lebt man aber in einem Hochhaus mitten in der Stadt, ist alles ganz in der Nähe. Unser Haus ist ein achtstöckiges Mietshaus, ein ansehnlicher Neubau mit modernem Design und vollem Komfort. Im Erdgeschoss haben wir eine Bäckerei und eine kleine Apotheke. Die Post ist 2 Blocks weiter und die Bibliothek in der Nachbarstraße. Auf dem Lande hätte ich sicherlich viel weniger Nachbarn als jetzt und mit denen hätte ich tagtäglich Kontakt. Das finde ich gut. Gartennachbarn sind sowieso mehr aufeinander angewiesen. Wenn Bedarf besteht, helfen sie gerne einander bei den Arbeiten ums Haus und Ähnlichem. In einem Wohnblock ist es ganz und gar unmöglich. Man kennt seine Nachbarn nicht einmal, hören tut man sie aber, wenn zum Beispiel das Baby eins tiefer die ganze Nacht heult oder die Studenten nebenan eine Party feiern. Manchmal ist es ganz schön schwer, mit seinen Nachbarn auszukommen. Aber wie heißt es so schön? Böser Nachbar, täglich Unglück. Es ist ratsam, mit ihnen keinen Streit anzuzetteln. Kurz und gut, auch das Stadtleben hat seine Schattenseite.